Atlantik, musste ein paar Stunden fliegen. Jetzt bin ich wieder hier, doch ein Teil von mir, der ist da drüben geblieben. Ich wusste vorher nicht, dass sowas wie Sinn vom Ort abhängig ist. Meine Lieder zum Beispiel, die machen hier Sinn, aber da drüben sind sie nichts. Und so vieles, was ich hier so tue, das wird da doch keiner verstehen. Wo sie kämpfen müssen, um nicht zu hungern und um zur Schule zu gehen. Ich fuhr letztens in ein weit entferntes Land, ich musste ein paar Stunden fliegen. Jetzt bin ich wieder hier, doch ein Teil von mir, der ist da drüben geblieben. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Stadt, in der ich einige Zeit lebte. Wenn ich sie aufmach, sehe ich den ganzen Kram, den sich da kaum einer leisten kann. Und ich frag mich, wie haben wir das verdient? Und wie kann ich's genießen, wenn andere es nicht haben? Und hätte ich einen Hammer, würde ich das System zerstören oder würde ich mich weiter dran laben? Ich fuhr letztens in ein weit entferntes Land, ich musste ein paar Stunden fliegen. Jetzt bin ich wieder hier, doch ein Teil von mir, der ist da drüben geblieben. Ja, das nagt an meiner privilegierten Seele, kann ich für die, die mein System unterdrückt, sprechen. Und wenn ich doch täglich davon profitiere, könnte ich tatsächlich damit brechen. Und ich fühle mich schlecht, bereiche mich aber weiter dabei. Ist das nicht die größte Heuchelei, denn mein Gewissen darüber Teil des Systems zu sein, wäscht sich ja nicht durch schlechtes Gewissen wieder rein. Ich fuhr letztens in ein weit entferntes Land, ich musste ein paar Stunden fliegen. Jetzt bin ich wieder hier, doch ein Teil von mir, der ist da drüben geblieben. Und darf es mir überhaupt schlecht gehen, wenn andere Leute echte Probleme haben? Aber man muss sich ja immer selber ernst nehmen, wird mein Therapeut jetzt sagen. Und ich bin ja auch keine reiche Industriebesitzerin, ich stehe vor dem Goliath-System ohne zu wissen, wie ich es zerstören kann und was bleibt mir dann anderes übrig, als ihm ans Bein zu pissen. Ich fuhr letztens in ein weit entferntes Land, ich musste ein paar Stunden fliegen. Jetzt bin ich wieder hier, doch ein Teil von mir, der ist da drüben geblieben. Ich fuhr letztens in ein weit entferntes Land, ich musste ein paar Stunden fliegen. Jetzt bin ich wieder hier, doch ein Teil von mir, der ist da drüben geblieben. In meinen Träumen bin ich wieder dort, aber diesmal kann ich nicht weg. Denn jemand hat meinen Reisepass und meine europäischen Privilegien versteckt. Schweißgebadet wach ich dann auf und schau verwirrt auf meine weiße Haut. Und unter meinem Prinzessinnenbett liegt die Erbse des schlechten Gewissens versteckt.